Ich wurde wegen meiner Herkunft beleidigt. Jemand sagte zu mir, dass ich nur, weil ich Pole bin, sowieso nur klauen würde und arm sei. Diese Worte trafen mich tief. Es fühlte sich so an, als wäre ich nicht mehr eine Person, sondern nur ein Vorurteil. Ich wusste, dass es nicht wahr war, doch es tat weh, schrecklich sogar. Niemand sollte so behandelt werden, nur wegen seiner Herkunft. Worte können verletzen und dieser Schmerz bleibt.